nice to be here tonight. Es ist schön, heute Abend hier zu sein. Let's turn in our Bibles to 1 Samuel 18. Blättern wir in unseren Bibeln zum 1. Samuel 18. And we'll continue with the story of David. Wir werden mit der Geschichte Davids fortfahren. And let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you for Vater im Himmel, danke for the scripture, für die Schrift, for all we can learn, für alles, was wir lernen können, for how you speak to us, und für das, wie du zu uns sprichst. Bless these words, I pray. Segne diese Worte. In Jesus' name. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. 1 Samuel 18, let's go back to verse 10 from last week. 1. Samuel 18, gehen wir zurück zu Vers 10 von letzter Woche. Now it came about on the next day that an evil spirit from God came mightily upon Saul. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. Right? If you're playing with, you play with fire, God's going to give you fire. Wenn du mit dem Feuer spielst, gibt dir Gott das Feuer. If you play with things that are not from God, God's going to give them to you. Wenn du mit Dingen spielst, die nicht von Gott sind, wird sie dir geben. And he raved in the midst of the house while David was playing the harp with his hand. Und geriet im Inneren des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand. As usual, and a spear was in Saul's hand. Wie täglich zu tun pflegte, und Saul hatte ein Speer in seiner Hand. And Saul hurled the spear, for he thought, I will pin David to the wall. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. But David escaped from his presence twice. Aber David wich ihm zweimal aus. How could someone who was so anointed by God suddenly have murder in his heart? Wie kommt es, dass jemand, der so gesalbt war von Gott, plötzlich Mördergedanken, Mordgedanken in seinem Herzen hatte? I will pin David to the wall. Ich werde David an die Wand spießen. I'm going to throw this thing so hard it's going to go through him and it's going to stick in the wall. Ich werde dieses Ding so stark werfen, dass es durch ihn hindurchgehen wird und ihn an die Wand spießen wird. All because of jealousy. Nur wegen Eifersucht. In verse 9 from last week, he looked at David with suspicion. Vers 9 von letzter Woche, Saul sah neidisch oder argwöhnisch auf David. Which means this: I imagine evil against somebody without proof. Was bedeutet, dass ich ohne dafür Beweise zu haben, etwas Böses gegen jemanden mir ausdenke? So now David is in, Saul is in the progression of evil. Saul befindet sich im fortschreitenden Bösen. We find it in James 3:15. Das sehen wir in Jakobus 3:15. Again as a review. Im Rückblick. The wisdom from below, die Weisheit von unten, is first epigeos, ist zuerst epigeos, geos, earth, geos, Erde, it's from the earth, geos, von der Erde. The wisdom from below is earthly, die Weisheit von unten ist irdisch, because it sees nothing beyond the physical, weil sie nichts jenseits des physischen sieht, and it sees nothing beyond time, und sie sieht nichts außerhalb der Zeit. It sees the temporal. Sie sieht das Zeitliche. So we can say earthly wisdom is first temporal. Wir können sagen, dass irdische Weisheit zuerst zeitlich begrenzt ist. It doesn't walk by faith, it walks by sight. Sie lebt nicht im Glauben, sondern der Sicht nach. It doesn't trust what God says. Sie vertraut nicht auf das, was Gott sagt. It knows about God. Sie weiß Sachen über Gott. Maybe it knows about the Bible. Vielleicht weiß sie Sachen über die Bibel. Maybe even gone to Bible college. Vielleicht ist sie sogar in die Bibelschule gegangen. And maybe even been a missionary. Vielleicht war sie sogar Missionar. And may have even been a preacher. Sie war vielleicht Prediger. Or whatever. Oder was auch immer. But in reality, aber in Wirklichkeit, the person's thoughts don't go beyond the grave. Bewegen sich die Gedanken der Person nicht über das Grab hinaus. And because of that, they have no confession. Und deswegen hat die Person kein Bekenntnis. And we find this in 2 Corinthians. We'll go there. 2 Corinthians chapter 4. You can put a finger there and we'll turn there. In 2. Korinther 4, da können wir einen Finger lassen. We'll turn there soon. Weil wir dort bald hinblättern. If I forget, just raise your hand and say, you forgot. Wenn ich es vergesse, dann erinnert mich. I won't forget. Ich werde es nicht Let's vergessen. Continue. Gehen wir weiter. Verse 11. He threw the spear. Vers 11, er warf den Speer, because there was murder in his heart. Weil er Mordgedanken im Herzen hatte. We don't throw spears today, physical spears. Wir heute werfen nicht tatsächliche Speere. We just throw verbal spears. Sondern verbale Speere. Things that are said to kill people. Dinge, die gesagt werden, um andere umzubringen. Things that are said to destroy people. Dinge, die gesagt werden, um andere zu zerstören. Accusations. Anklagen. Against people, to hurt people. Gegen Menschen, um sie zu verletzen. To murder them. Und um sie zu umzubringen. And in 1 John chapter 3, in 1. Johannes Kapitel 3, it says that Cain murdered Abel. Steht, dass Cain Abel umgebracht hat. And it says if anyone hates his brother, he is a murderer. Und da steht, wenn irgendjemand seinen Bruder hasst, ist er ein Mörder. And we could say that if I'm jealous of somebody, und ich kann sagen, wenn ich neidisch bin auf jemanden, I could say, we could almost say that we are a murderer. Könnten wir fast sagen, dass wir dann Mörder sind. Or you'll end up a murderer. Oder du wirst als Mörder enden. Because you see what they have. Weil du siehst, was sie haben. Whether it's a possession. Ob es ein Besitz ist. Whether it's a relationship. Eine Beziehung. Or a position. Oder eine Position. You see what they have and you want it. Du siehst, was derjenige hat und du willst es. You're angry at the person because they have what you think you should have. Du bist böse auf die Person, weil die Person hat, was du denkst, was du haben solltest. And this is where this progression began with Saul. Und so ist diese fortschreitende Entwicklung auch mit Saul gewesen. He was jealous of David. Er war neidig auf David. Because the women were singing about David. Weil die Frauen über David gesungen haben. And suddenly he's suspicious of David. Und plötzlich betrachtet er ihn argwöhnisch. In verse 9. In Vers 9. In my Bible uses the word suspicion. Und die englische Bibel benutzt das Wort argwöhnisch. He is imagining evil with no evidence. Er stellt sich Böses vor ohne Beweis. He's in a progression. Er befindet sich in einer fortschreitenden Entwicklung. And suddenly he's going to end up demonized. Und plötzlich wird er dann am Ende dämonisiert sein. The demonization of the believer. Die Dämonisation des Gläubigen. Where the believer is no longer under the influence of the Holy Spirit. Wo der Gläubige sich nicht mehr unter dem Einfluss des Heiligen Geistes befindet. 2 Corinthians 5:14. For we are controlled by the love of God. Denn wir werden von der Liebe Gottes kontrolliert. But this person is no longer controlled by the love of God. Aber diese Person wird nicht mehr von der Liebe Gottes kontrolliert. They are controlled by the love of self. Sie werden durch die Selbstliebe kontrolliert. Which is number two in the progression in James 3:15. Das ist der zweite Teil in der Fortschreitung in Jakobus 3:15. The wisdom from below is first epigeos. Die Weisheit von unten ist erst epigeos. It's earthy. Irdisch. It's temporal. Zeitlich. Then it's psychikos. Dann ist es psychikos. Which means it's soulish. Was bedeutet seelisch? It's sensual. Sinnlich. It lives for itself. Sie lebt für sich selbst. It lives in its personality. Sie lebt in ihrer Persönlichkeit. It does not have the cross in its life. Sie hat nicht das Kreuz in ihrem Leben. The resources are the person's own soul. Ihre eigenen Quellen ist ihre eigene Seele. I trust in myself. Ich vertraue auf mich selbst. It's not Galatians 2:20. Verlass mich auf mich selbst. Es ist nicht Galater 2:20. For it is no longer I who live, but Christ lives in me. Denn nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. But it's I who live. Sondern ich bin es, der lebt. And Christ in me is grieved. Und Christus in mir ist betrübt. Because I'm in this progression. Denn ich befinde mich in diesem fortschreitenden. I have no eyes of faith. Ich habe keinen Blick des Glaubens. Because I have no confession. Weil ich kein Bekenntnis habe. I don't speak forth the promises of God. Ich spreche die Verheißungen Gottes nicht aus. I don't say all things work for the good. Ich sage nicht, alle Dinge wirken zum Guten. We know that in Romans 8:28. Das wissen wir in Römer 8:28. For we know that God works all things for the good. Denn wir wissen, dass alle Dinge sich zum Guten wirken. For those who love him. Denen gegenüber, die but ihn I'm lieben. But I'm not going to confess this. Aber das bekenne ich nicht. Don't talk to me about this. Sprich nicht zu mir darüber. I'm talking about reality. Ich spreche über die Realität. You see, I'm talking about epigeos. Siehst du, ich spreche über epigeos. You see, you're giving me scripture verses and all this eternal stuff. Schau, du gibst mir die Bibelverse und all dieses ewige Zeug. I know how that person did that or did this. Ich weiß schon, wie diese Person dieses oder jenes getan hat. They took my chair. Er hat meinen Stuhl weggenommen. He moved my Bible and took my chair. Er hat meine Bibel weggenommen und meinen Stuhl This weggetan. This is reality. This is epigeos. Das ist Realität. Das ist epigeos. Yeah, it's reality. Ja, das ist Realität. But you can't see beyond that. Aber du kannst nicht darüber hinwegsehen. You see, this is earthly. This is the first progression of earthly wisdom. Siehst du, das ist irdisch. Das ist der erste Schritt in der Entwicklung. It can't see beyond that God is working. Sie kann nicht darüber hinwegsehen, dass Gott wirkt. Everything is focused on people. Alles konzentriert sich auf Menschen. Everything is blaming people. Alles dreht sich darum, andere anzuklagen. Der hat mir das angetan. Der hat mir das angetan. Das ist alles Epigeos. Wait a minute. Isn't God working? Aber warte mal, ist Gott nicht am Wirken? I don't want to hear about that. Darüber will ich nichts hören. I'm a realist. Ich bin ein Realist. No, you're an earthly epigeist. Nein, du bist ein irdischer Epigeist. Now all right, watch this now. Let's just read the text. Verse 12. Lesen wir den Text, Vers 12. Now Saul was afraid of David. Saul fürchtete sich vor David. For the Lord was with him. Denn der Herr war mit ihm. When is the Lord with us? Wann ist der Herr mit uns? When our confession is his word. Wenn unser Bekenntnis sein Wort ist. You want the Lord to be with you? Du willst, dass der Herr bei dir ist? Walk in faith obedience. Lebe in Glaubensgehorsam. Confess his word by faith. Bekenne sein Wort im Glauben. No matter what the circumstance, confess his word. Egal was die Umstände sind, bekenne sein Wort. No matter what you think is going to happen, confess his word. Egal was du glaubst, was passieren wird, bekenne sein Wort. Like Proverbs 3, 5 and 6. Sprüche 3, 5 und 6 zum Beispiel. Trust in the Lord with all your heart. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Do not lean on your own understanding. Und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Acknowledge him in all of your ways. Sondern erkenne ihn auf allen deinen Wegen. And he will make your path straight. Dann wird er deinen Weg gerade machen. That's my confession, Lord. Das ist mein Bekenntnis, Herr. I want to see a straight path. Ich möchte den geraden Weg sehen. I can't see where I'm going. Ich kann nicht sehen, wo ich hingehe. I don't know why this is happening. Ich weiß nicht, warum das jetzt But passiert. But this is my confession. Aber das mein Bekenntnis ist I folgendes. I will trust in you with all my heart. Ich werde dir von ganzem Herzen vertrauen. I'm going to speak to myself. Und das werde ich mir selbst sagen. Because life and death is in the power of the tongue. Denn Leben und Tod liegen in der Kraft der Zunge. This is my confession. Das ist mein Bekenntnis. I believe. Ich glaube. So I speak. So spreche ich. Okay. Verse 13. Vers 13. Therefore Saul removed him from his presence and appointed him as commander over 1,000. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1,000. And he went out and came in before the people. Und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk. David was prospering in all his ways. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen. That word can also be wisdom. Das Wort kann auch Weisheit heißen. The King James says that David behaved himself wisely. Die englische Version sagt David verhielt sich weise. But actually, prospering is a better word. Aber eigentlich ist Erfolg ein besseres Wort. David was prospering in all his ways. David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen. For the Lord was with him. Und der Herr war mit ihm. And here's our progression. Und hier ist unsere Entwicklung. A godly confession. Ein gottesfürchtiges Bekenntnis. In the midst of circumstances I don't understand, can't figure out. Mitten unter Umständen, die ich nicht verstehe. The Lord is with me. Der Herr ist bei mir. And I prosper in all I do. Und ich habe Erfolg in allem, was ich tue. There's my progression. Da ist meine Entwicklung. I'm not living in epigeos. Ich lebe nicht in epigeos. But I'm living in the promises of God. Sondern ich lebe in den Verheißungen Gottes. I'm confessing what I don't see that God promises. Ich bekenne das, was ich nicht sehe, was Gott aber verheißt. And I'm not living in psychikos. Und ich lebe nicht in psychikos. The power of my soul. Der Kraft meiner Seele, to make things happen now, dass ich Dinge so drehe, dass sie passieren, wie ich sie haben will. What they did to me? Hast du gesehen, was der well, mir angetan hat? They won't do that to me anymore. Na, das wird er nicht noch einmal wagen. Do you know why? Weißt du, warum? Because I'm a psychikos person. Weil ich eine psychikos and Person I've got power in my soul. Und ich habe Kraft in meiner Seele. Yeah, you are a psychikos person. Ja, du bist eine psychikos Person. And the next stage is demonodes. Und das nächste Stadium ist demonodes. Demonic. Dämonisch. It moves from epigeos to psychikos to demonodes. Es schreitet fort von epigeos to psychikos, to psychikos, to demonic, nach dämonisch, right? From no confession of God, von kein Bekenntnis über Gott, walking by sight, der Sicht nach Leben. Look at this here. Schau dir das an hier. Verse 14. Vers 14. He was prospering. Verse 15. When Saul saw that he was prospering greatly, 15. Und als Saulus sah, dass David so großen Erfolg hatte, he dreaded him. Scheute er sich vor ihm. Saul was epigeos. Saul war epigeos. He saw. Er sah. Naturally. Auf natürliche he Weise. Saw temporally. Er sah zeitlich begrenzt. He didn't see that this was God's anointed man. Er sah nicht, dass das der gesalbte Mann Gottes war. And that God was doing something else. Und dass Gott was anderes wirkt. The best thing he could do is agree with his adversary quickly. Das Beste, was er hätte tun können, ist mit seinem Gegner sich übereinzustimmen. Say, okay, Lord, you got a different plan. Zu sagen, okay, Herr, du hast einen anderen Plan. I can't fight you, I'm in. Ich kann gegen dich nicht arbeiten. This is the next ich king. Bin dabei, das ist der nächste König. We'll be the first family in history to transfer royalty from one family to another and not have a war. Wir werden die erste Familie sein, die das Königtum von einer Person, einer Familie in die nächste überträgt, ohne Krieg. And so, King Saul transferred royalty over to the house of David and they lived happily ever after. Und so geschah es, dass König Saul das Königtum der Familie Davids übergab und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. And that's why King Saul is in Hebrews 11 as a hero of the faith. Und darum befindet sich König Saul in Hebräer 11 als Glaubensheld. But he's not. Ist aber nicht so. Because he didn't do it. Weil er es nicht getan he hat. Walked by sight. Er ging der Sicht nach. He saw David. Er sah David. He saw God prospering him. Er sah, wie Gott ihm Erfolg and he schenkte dreaded him. Und scheute sich vor ihm. Now flip over to 2 Corinthians 4. Jetzt blättern wir zu 2. Korinther 4. This wisdom, it says in James 3, is not from above. Diese Weisheit, sagt Jakobus, ist nicht von oben. It's a wisdom from below. Es ist eine Weisheit von unten. And where this wisdom exists, und wo diese Weisheit herrscht, is every form of evil. Da gibt es jegliche Form des Bösen. This kind of wisdom, diese Art von Weisheit, that can't look beyond natural circumstances, die nicht über die natürlichen Umstände hinausblicken kann. Look what it says in Hebrews, 2 Corinthians 4. Schaut euch an, was in 2. Korinther 4 steht. Verse 11. Vers 11. For we who are constantly being delivered over to death for Jesus' sake. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen. So that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. So death works in us and life in you. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. But look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. But having the same spirit of faith. Da wir aber denselben Geist des Glaubens according to what is written, nach dem, was geschrieben steht, in Psalm 116, verse 10. Im Psalm 116, Vers 10. Is that written by David? Psalm 116? Ist es von David? Ist der von probably David geschrieben? Let's see. Psalm 116. Did David write that psalm? Schauen wir, ob David den geschrieben hat. Did David write that psalm? I think it's a psalm of David. Ist es ein Psalm von David? I've got to see in my little thing here. Doesn't say. I'll have to check it for next week. I would imagine David wrote the psalm. Ich kann mir vorstellen, dass David den Psalm geschrieben hat. David, the one who slew Goliath. David, derjenige, der den Goliath umgebracht David, hat. David, the one who had the confession. David, derjenige, der das Bekenntnis David, hatte. David, who slew Goliath with his confession long before he did with the stone. David, welcher Goliath schon längst mit seinem Bekenntnis erschlug, bevor and er mit dem Paul's, Stein. Paul says, we have the same spirit that they did. Paulus sagt, wir haben den gleichen Geist, wie sie gehabt haben. Look what it says. Schauen wir, was da steht. Psalm 116. I believed. Ich habe geglaubt. Therefore I spoke. Darum habe ich geredet. Therefore I had a confession. Darum hatte ich ein Bekenntnis. I believed, therefore I spoke. Ich glaubte, darum redete ich. We also believe. So glauben auch wir. Therefore we also speak. Darum reden wir auch. We have a godly confession. Wir haben ein gottesfürchtiges Bekenntnis. Knowing that he who raised up the Lord from the Lord Jesus will raise us up also with Jesus and present us with him or with you. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen now wird. Skip to verse 16. Vers 16. Therefore, deshalb, we do not lose heart. Ermatten wir nicht. But though our outer man is decaying, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. How many people felt like their outer man was decaying this week? Wie viele haben sich so gefühlt, dass ihr äußerer Mensch aufgerieben wurde? Yet our inner man is being renewed day by day. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert. It's being renewed by my confession. Er erneuert sich durch mein Bekenntnis. It's going out of my mouth and it's coming back in my ears. Es kommt aus meinem Mund und geht zurück in meine Ohren wieder hinein. The inner man is being renewed. Der innere Mensch wird erneuert. The outer man is perishing. Der äußere vergeht. Now look at verse 17 and 18. Vers 17 und 18. For momentary light affliction. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis is producing for us. Bewirkt uns. An eternal weight of glory far beyond all comparison. Ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. These Greek words are so strong here. Diese griechischen Worte hier sind so stark. This far beyond all comparison. Dieses über die Maßen. You know, it's like, überreiches. It's like comparing a marble. Das ist es, wenn man, wie wenn man eine Murmel to this pulpit mit dieser Kanzel vergleicht? No. Nein. A marble, eine Murmel, to the size of Vienna? Mit der Größe von Wien? No. Nein. A marble to the size of the earth? Eine Murmel mit der Größe der Erde? We're getting closer now. Jetzt kommen wir schon näher. Closer. A marble to the size of our solar system? Eine Murmel mit unserem Sonnensystem? These light afflictions, diese schnell vorübergehende leichte Bedrängnis, that people like Saul just can't get by, über die Leute wie Saul nicht hinwegschauen können. Epigeos people, Epigeos Menschen, people who get hung up on natural circumstances, Menschen, die sich an natürlichen Umständen aufhängen können. They just can't get by it. Sie können da nicht drum herum. What bothers you? Was ärgert dich? It's that car he has. Das ist dieses Auto, was er hat. Do you know I wanted that car for so long? Weißt du, dass ich dieses Auto so lang schon haben möchte? And he won it? Und er hat's gewonnen. It kills me. Ah, das bringt mich um. I don't understand. Ich verstehe das nicht. I am the one who wanted that. Ich bin doch derjenige, der das wollte. How long have you been struggling with this? Wie lange hast du schon damit Probleme? 18 months now. 18 Monate. Get over it. Sieh drüber hinweg. Hör auf, Epigeos zu sein. This wisdom is from below. Diese Weisheit ist von unten. This wisdom does not impress God. Diese Weisheit beeindruckt Gott nicht. This wisdom is based in unbelief. Diese Weisheit gründet sich auf Unglaube. This wisdom will bring you right to Satan. Diese Weisheit führt dich direkt zu Satan. Look what it says in verse 18. Schauen wir in Vers 18. While we look not at the things that are seen. Da wir nicht das Sichtbare anschauen. But at the things that are not seen. Sondern das Unsichtbare. For the things that are seen are temporal. Denn das Sichtbare ist zeitlich. But the things that are not seen are eternal. Das Unsichtbare aber ewig. But Epigeos people, they're always looking at the seen. Aber Epigeos Leute schauen immer auf das Sichtbare. They just can't look beyond their retirement. Sie können nicht jenseits ihrer Rente schauen. They see a position. Sie sehen ihre Position. A possession. Ihren Besitz, an advantage, einen Vorteil. Everything is what they see. Alles dreht sich darum, was sie sehen. They don't believe, sie glauben nicht, that God is working, dass Gott wirkt. They don't believe that situations that are a disadvantage, sie glauben nicht, dass Situationen, die ungünstig sind für sie, in Romans 8:18, in Römer 8:18, that the sufferings of this present time, dass das Leiden dieser gegenwärtigen Zeit cannot be compared with the glory that shall be revealed in us, nicht vergleichbar werden, verglichen werden kann mit der Herrlichkeit, die in uns offenbar werden wird. Here, verse 17 again. Vers 17 noch einmal. It's a momentary, es ist ein schnell vorübergehendes, it's a light affliction, leichtes Bedrängnis. It's a very pressurized situation in time. Es ist in der Zeit eine Situation mit großem Druck. But if you measure it in light of eternity, aber wenn du es misst mit dem Maß der Ewigkeit, It's momentary. Ist es schnell vorübergehend? When we measure it in light of what we'll receive in eternity. Wenn wir es mit dem messen, was wir in der Ewigkeit empfangen werden. Because of what it worked in our life. Wegen dem, was dies in unserem Leben bewirkt hat. We will look back and think that was so light. Werden wir zurückschauen und sagen, das war so leicht. It's producing for us. Es bewirkt etwas für uns. This is how David thought. So hat David gedacht. David was always thinking in faith. David dachte immer im Glauben. He was relaxed. God is doing something. Er war entspannt. Gott wird etwas. Gott tut etwas. Saul was thinking the opposite. Saul dachte umgekehrt. He always, always focused on what he saw. Er hat sich immer, immer auf das konzentriert, was er sehen konnte. Okay, I understand what you see. Okay, ich verstehe, was du siehst. But what about God? Aber wie wär's mit Gott? What about him? Was soll mit ihm Don't sein? You think that God sees too? Glaubst du nicht, dass Gott auch sieht? Why do you have to bring God in the picture? Warum musst du jetzt Gott ins Spiel bringen? Well, you're a Christian, right? Na, du bist doch Christ, oder? How many years? Wie viele Jahre? Yeah, don't bring this into the picture. Ja, bring das jetzt nicht ins Spiel. We're talking about reality. Wir sprechen hier von der Realität. And it is a reality. Und das ist auch eine Realität. But it's an earthly reality. Aber eine irdische. It's refusal to bring God into the picture. Es bedeutet, es abzulehnen, Gott ins Spiel zu bringen. There's just no confession. Und es gibt kein Bekenntnis. There's no, hey, this is a light affliction. It's working something for me. Da ist kein, hey, das ist eine leichte Bedrängnis, die bewirkt was für mich. All things are working for the good. Alle Dinge wirken zum Guten. The present thing can't compare with the eternal. Das Gegenwärtige kann mit dem Ewigen nicht verglichen werden. I don't know what God is doing, but God is for me. Who can be against me? Ich weiß nicht, was Gott tut, aber Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? And I'm looking to the unseen. Und ich schaue auf das Unsichtbare. What is God doing here? Was macht Gott hier? I wonder what he's doing. I trust him. Ich frage mich, was er hier macht. Ich vertraue ihm. I can't figure out how to get through this. Ich kann nicht rausfinden, wie ich da durch kann. So I'll trust in the Lord with all my heart. Darum vertraue ich dem Herrn von ganzem Herzen. I will not lean on my understanding. Ich werde mich nicht auf meinen Verstand verlassen. My understanding says. Mein Verstand sagt. You better do this. Mach lieber das. No. Nein. I'm going to trust in the Lord. Ich werde Gott vertrauen. With all my heart. Von ganzem Herzen. And he will make my path straight. Und er wird meinen Weg gerade machen. And then he does. Und das macht er dann. And then I have experience. Und dann habe ich bin ich für meine Erfahrung reicher. God did it. Gott hat das gemacht. And suddenly I become a pneumaticus person. Und plötzlich werde ich eine Pneumatikus Person. I become a spiritual person. Ich werde eine geistliche Person. I have a confession. Ich habe ein Bekenntnis. I'm not living in my soul power. Ich lebe nicht in meiner Seelenkraft. Psychikos. But I'm a spiritual person. Sondern ich bin eine geistliche Person. I'm at rest. Ich bin entspannt. God is with me. Gott ist bei mir. And everything I do, I prosper. Und in allem, was ich tue, habe ich Erfolg. In Psalm 1:3. Im Psalm 1, Vers 3. It says, meditate, this person, blessed is man who meditates on the word of God day and night. Gesegnet ist der Mann, der Tag und Nacht im Wort Gottes nachdenkt. And he will be like a tree. Und er wird sein wie ein Baum. Planted by the rivers of water. Gepflanzt an Wasserbächen. His leaves will always be green. Sein Laub wird nicht verwelken. He will bear fruit in its season. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Remember, prosperity is seasonal. Erinnert euch daran, dass Erfolg von einer Saison abhängt. It bears fruit in season. Man trägt seine Frucht zu seiner Zeit. There are seasons when we don't bear fruit. Es gibt Zeiten, wo wir keine Frucht tragen, wo Gott uns die Äste abhaut. But when I'm out of season, aber wenn ich nicht in der Saison bin, that's the time when my confession is tested. Wenn es nicht die Zeit ist, dann wird mein Bekenntnis getestet. And I confess a good confession. Und ich habe ein gutes Bekenntnis. My leaves are still green. Mein Laub ist noch grün. The prosperity that I hope for is not yet there. Der Erfolg, auf den ich hoffe, ist noch nicht da. But he says they will bear fruit in its season. Aber es heißt, sie werden Frucht bringen zu seiner Zeit. And everything they touch, und alles, was er tut, whatever they do, will prosper. Gelingt ihm. This is the kind of person we want to be. So eine Person wollen wir sein. We want to avoid the progression of evil. Wir wollen die böse Entwicklung vermeiden. It starts with a situation. Die beginnt mit einer Situation. It starts with a wound. Beginnt mit einer Wunde. It starts by looking at something. Beginnt damit, dass ich auf etwas schaue. And refusing to bring God in the picture. Und mich dagegen wehre, Gott ins Spiel zu bringen. It is a refusal to bring God in the picture. Es ist das abzulehnen, Gott ins Spiel zu bringen. And that's where it starts. Und da beginnt das. Epigeos. Epigeos. Then psychikos. Dann psychikos. And then demonodes. Und dann demonodes. And then instead of prospering in everything I do. Und dann anstatt, dass ich Erfolg habe in allem, was ich tue. I finally have a satanic presence that goes with me. Habe ich letztendlich eine satanische Gegenwart, die mit mir geht. And I'm energized by another kingdom. Und ich bekomme meine Energie von einem anderen Königreich. Anstatt dass ich mit dem Heiligen Geist gefüllt bin in Epheser 5:16, anstatt dass ich unter dem Einfluss, unter seinem Einfluss stehe, stehe ich unter dem Einfluss eines anderen Königreichs. Und das war der König Saul. Aber Gott sei Dank heute Abend. They believed and they spoke. Die haben geglaubt, sie haben geredet. I believe. Ich glaube. And I speak. Und ich spreche. And I speak again. Und ich spreche wieder. And again and again. Und wieder und wieder. And if we sin, und wenn wir sündigen, we have an advocate, 1 John 2:2. Haben wir einen Fürsprecher, 1. Johannes 2:2. If we confess our sin, he's faithful and just to forgive us. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. And on and on and on. Und so weiter und He'll so weiter. Never leave me nor forsake me. Er wird mich nie verlassen noch versäumen. A confession. Ein Bekenntnis. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. There's no difference between us and anyone else. Wir sind nicht anders als irgendjemand anderer. The difference is what comes out of the mouth. Der Unterschied ist der, was aus dem Mund kommt. What comes out of the mouth is that which fills the heart. Was aus dem Mund kommt, ist das, was das Herz erfüllt. And we pray that your word would reach deep into our hearts. Und wir beten, dass dein Wort uns tief im Herzen erreicht. And as Ezra once wrote, so wie Ezra geschrieben hat, we would hide the word of God in our hearts. Dass wir das Wort Gottes in unseren Herzen bewahren. Psalm 119. Psalm 119. Verse 11. Vers 11. Thank you tonight. Danke heute Abend. Lord, we are just people. Herr, wir sind einfach Menschen. With a great God. Mit einem großen Gott. And you've given us a tongue. Und du hast uns a tongue, a Zunge. Eine Zunge gegeben, to speak forth your word. Dass wir dein Wort aussprechen können. Help us to be people who walk by faith. Hilf uns, dass wir Menschen sind, die dem Glauben who nachgehen, look to the unseen, die auf das Unsichtbare schauen, to the God of the universe that works behind the scenes, die auf den Gott des Universums schauen, der hinter den Kulissen wirkt, working all things together, der alle Dinge zum Guten wirkt, for the good, for those that love him, zusammenwirken lässt für die, die ihn lieben. Lord, bless these words to our hearts, Herr, lass die Worte in unserem Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.